Tascha, ich habe dir nie erzählt, Gleb, was ohne dich war. Tschumalow, wenn du es nicht willst, du musst mir nichts erzählen. Wir gehen in einer Front, ändern die Welt, da können wir uns selber nicht gleich bleiben. Ich will nicht wissen, was du getrieben hast. Du bist mir mehr geworden als meine Frau. Wenn du willst, erzähl, und wenn du es nicht willst, auch gut. Beide haben wir mit dem Tod getanzt. Tascha, ich will, dass du es weißt, von mir und nicht von anderen. Der Tod ist nicht alles, Gleb. Kein Mann ist eifersüchtig auf den Tod, du auch nicht. Ich wollte mich durch jeden Felsen graben, könnte ich mein Kind lebendig machen damit. Ich will nicht weinen, halt mich fest, Gleb. Sag, unsere Kinder, sie leben nur einmal, und wir, Gleb, haben wir ein Recht auf ihren Knochen, die neue Welt. Ein Kommunist darf so nicht reden, wie, Gleb, warum sagst du nichts? Willst du mir nicht das Wort entziehen, Genosse? Warum sagst du mir nicht, an der Blockade ist es gestorben, dein Kind wie die anderen, mit der das Kapital uns wieder an die Brust nimmt, von der wir uns gerade losgerissen haben, mit Hunger und Typhus zurück auf die Knie, von denen wir gerade aufgestanden sind. Es ist eine Schande, ich bin Kommunistin und wollte doch, die Popen hätten recht und der Tod wäre nicht für immer. Tschumalow, wir Kommunisten müssen auch unsere Toten noch befreien. Pause. Tascha, als du gegangen warst, weg in die Berge, wie einem Toten habe ich dir nachgeweint. Das Kind im Arm eine Nacht lang. Dann kamen die Weißen. Wo ist dein Mann? Wir wissen, dass er hier war. Rede oder wir brechen dir das Maul auf. Ein Offizier mit Pickeln im Gesicht, ein Kind noch. Speichel lief ihm aus dem Mund, wenn er mich ansah. Wir werden dich erschießen für deinen Mann, Frau. Dich durften sie nicht finden, war alles, was ich wusste. Und dass du vielleicht schon tot warst. Eine Nacht im Keller mit fremden Menschen warten auf den Tod. Mit Hoffnung jeder, der andere kommt zuerst dran. Wieder die Fragen, Hündin, mach das Maul auf. Dann ließen sie mich gehen. Tschumalow, warum? Tascha, ich weiß nicht. Tschumalow, haben sie dich geschlagen? Tascha, willst du es wissen? Soll ich dir sagen, Gleb, was du wissen willst? Tschumalow, und wenn? Wenn sie dich hergenommen haben, du lebst und gut, wie kann ich dir vorwerfen, was du gelitten hast für mich? Und wenn sie dich 10-mal hergenommen haben, erzähl. Tascha, sie haben mich nicht hergenommen. Nicht, als ich das erste Mal im Keller war. Tschumalow, als du das erste Mal, red weiter. Tascha, warum? Tschumalow, du bist mir mehr als eine Frau. Mich schreckt nicht, was du vielleicht erlebt hast, aber ich habe keine Ruhe, ehe ich nicht alles weiß. Tascha, und wenn du alles weißt, wirst du vielleicht auch keine Ruhe haben. Im zweiten Jahr kam deine Nachricht, ein Fetzen Papier, ein Fremder ließ ihn fallen im Vorbeigehen. Ich lebe, bin gesund, gib Acht auf dich und Njurka. Der den Brief bringt, wird dir sagen, was tun und wie. Verbrenn den Brief. Nachts kam er. Ich wollte ihn ausfragen über dich. Er sagte, nicht um einen geht es. Dein Mann wird leben oder sterben, wie wir alle. Was du für uns tust, Frau, tust du für ihn. Wir brauchen dich. Organisier die Witwen für den Kurierdienst und für den Transport. Wir brauchen Brot und Kleider in den Bergen. Dein Kind gib einer anderen. Es wird leben ohne dich auch. Du taugst für uns nicht mit ihm. Wenn sie dich fassen, beiß auf deine Zunge. Ehe sie zu schwatzen anfängt, spuck sie aus. Du hast mich nicht gesehen, keinen von uns. Wenig habe ich gewusst von Rot und Weiß am Anfang. Die Revolution, das warst du. Damit du heimkommst, tat ich unsere Arbeit. Allein zuerst, dann mit den anderen Witwen. Aber beim Nachtgang durch die Postenketten, durch Leuchtspur und Gestrüpp, auf Knien und Händen, nahm eine neue Liebe deinen Platz. Tschumalow lacht. Ich bin nicht eifersüchtig, wenn du das meinst, Genossin Ehefrau, auf unsere Sowjetmacht. Ein gutes Netz habt ihr gestrickt, ihr Weiber. Wir zappeln heute noch drin. Dascha, nicht gut genug. Nicht gut genug gegen die Weißen damals, nicht gut genug jetzt gegen euch, Genosse. Von Männern habe ich auch nicht viel gewusst, ehe ich das zweite Mal im Keller lag, weil unser Netz nicht gut genug gestrickt war. Tschumalow, vielleicht weißt du von Männern jetzt zu viel. Vielleicht kann ich was lernen, klär mich auf. Dascha, vielleicht wirst du mehr wissen über dich auch, wenn ich mit meiner Beichte fertig bin. Willst du ihn kennenlernen, Gleb, den Junker, den Bourgeois, den Weißen, der in dir steckt? Tschumalow, was für ein Junker, weißt du, was du redest? Ich sollte dir, erhebt die Hand, Dascha lacht. Dascha, das ist nicht alles, Gleb. Als ich mit Batin auf dem Dorf war, habe ich die Mädchen singen hören. Kennst du das Lied? Schlag mich nicht vor Mitternacht, weinen werden die Kindlein. Schlag mich tot nach Mitternacht, schlafen werden die Kindlein. In mir ist etwas, das den Junker will, Klepp. So wie der Hund die Peitsche will und nicht will. Das muss ich aus mir reißen jedes Mal, wenn ich mit einem Mann im Bett lieg. Tschumalow, so. Und wenn du auf dem Dorf bist, heißt der Mann, mit dem du dich ins Bett legst, vielleicht Batin. Dascha, was liegt daran? Vielleicht muss ich die Liebe, oder was man so nennt, mir auch ausreißen. Und meine Lust, die manchmal mit ihr eins war und manchmal nicht, wie einen Nagel, der ins Fleisch gewachsen ist, das endlich aufhört, der Walzer aus Gewalt und Unterwerfung, der uns zurückschraubt in die Bourgeoisie, solange es auf der Welt Besitzer gibt. Tschumalow, nicht lange mehr wird es Besitzer geben. Wir haben unser Schicksal in der Hand. Dascha, die Hand ist wenig mehr als Haut und Knochen. Soll ich dir sagen, was ich denke, Gleb? Vielleicht wird unser Leben leichter sein mit einem toten Kind. Sie weint. Tschumalow, was redest du? Du weißt nicht, was du redest. Dascha, kann ich meins lebendig machen? Kannst du's? Tschumalow, Tod ist tot. Aber das Leben ist noch nicht vorbei, wenn du ein Kind willst. Dascha, schweig oder ich schreie. Ich will kein Weib sein. Ich wollte, ich könnte mir den Schoß ausreißen. Das zweite Mal im Keller. Der stank nach Blut wie vorher, mehr als vorher. Kolben und Stiefel, spuckt die Namen aus. Wen habt ihr gefüttert in den Bergen? Zeig uns, du Hündin, euer rotes Liebesnest. Sie schleppten mich in einen anderen Keller. Dort schlugen zwei Kosaken einen Mann tot mit Peitschen. Kennst du ihn wieder, den Kavalier? Gefällt er dir, sag, was du weißt, und keinen Schlag mehr. Totschweigen will sie dich, da hast du, Bruder. Ich tat, was er mir aufgetragen hatte, hielt meine Zunge mit den Zähnen fest, bis er tot war. Warum haben sie Njoka nicht geholt, Klepp? Hätte ich schweigen können, wenn sie Njoka? Wie lange wird es dauern, bis der Mensch ein Mensch ist? Was sucht ihr, wenn ihr euch zerreißt, einer den anderen wie ein Kind seine Puppe? Weil es nicht glauben will, dass die kein Blut hat. Tschumalow, wer hat den Terror angefangen? Wir? Sollen wir uns abschlachten lassen? Was willst du? Dascha, ich weiß, Gleb. Und ich sollte so nicht reden. Es ist Weibergeschwätz, wie? Ein Mann muss nicht wissen, solange das Töten leichter ist als Leben, wie viel Arbeit in einem Menschen steckt, wie? Tschumalow, was hast du ausgestanden, Dascha? Wäre ich bei dir gewesen. Ich wollte, ich hätte sie hier zwischen meinen Händen, jetzt die Hunde. Ich darf nicht daran denken. Erzähl mir nichts mehr. Haben sie dich? Dascha, ja, sie waren zu dritt Offiziere. Dann die Soldaten. Ich habe sie nicht gezählt. Willst du mehr wissen? Tschumalow, du mit den Offizieren. Dascha, ich. Sie sind tot und ich habe zugesehen, als sie erschossen wurden von den Unsern. Mit vielen habe ich unser Bett geteilt dann zwischen den Schlachten. Der Krieg ging hin und her. Jede Stunde konnte die letzte sein. Und wenn sie kamen, sollte ich sie wegschicken, deine Genossen, deine Klassenbrüder. Sie brauchten mich. Es war wie eine Arbeit. Umarme mich in meiner letzten Stunde. Sie gingen leichter in den Tod von mir weg. Dein Bild war gelb geworden mit den Jahren. Erst sah ich dein Gesicht in jedem Fremden, das über meins gebeugt war, nicht mehr fremd. Dann wurden die Gesichter dein Gesicht. jedes zu seiner Zeit, alle auf einmal, bis dein Gesicht verging in viel Gesichtern. Tschumalow, eine Arbeit wie? Dascha, wenn du das auch wissen willst, manchmal war es mehr. Tschumalow, ich will es nicht wissen. Dascha, warum? Dascha, was habe ich getan, was du nicht getan hast? Tschumalow, ja. Dascha, und mit Batin habe ich auch geschlafen. Ich habe es gewollt. Und wilder war meine Lust nie. Eine ganze Nacht lang war ich wie betrunken. Nicht zweimal werde ich mit ihm liegen. Ich habe keine Liebe für ihn. Er ist ein Tier. Tschumalow, schweig. Dascha, sind wir Kommunisten oder nicht? Können wir leben mit der Wahrheit oder bauen wir die Welt neu mit verbundenen Augen? Was ist dir weggenommen durch die anderen? Was mir? Warum kannst du nicht froh sein, auch über die Zeit, die ich mit anderen froh war? Was ist das für eine Liebe, die am Besitz klebt? Warum schlagen wir nicht die Zähne, du in mein Fleisch und in dein Fleisch ich, und beißen uns einer aus dem anderen unseren Anteil? Wenn mich die Weißen totgeschlagen hätten, du hättest einen ruhigeren Schlaf jetzt. Sie lacht. Geschändet, bei wem ist die Schande? Ich kann mir jeden Mann abwaschen. Es muss nicht mit Blut sein. Ich muss allein sein, Kleb, für eine Zeit. Ich liebe dich, aber ich weiß nicht mehr, was das ist, eine Liebe. Wenn sich alles umwälzt, wir müssen sie erst lernen, unsere Liebe. Tschumalow, was soll das? Du hast dich herumgetrieben. Gut, und mit Batin. Ich breche ihm das Genick, der Lump, sein Nacken schreit nach einer Kugel. Dascha, red keinen Unsinn, Kleb. Wir sind nicht so viele. Tschumalow, ja, nicht so viele. Mir sind wir genug. Denkst du, ich sehe sie nicht, deine Geliebten, wie sie nach deiner Liebe Schlange stehen an meiner Tür? Viel hast du mir aufgeladen, mehr als mein Buckel tragen kann vielleicht. Umarme mich in meiner letzten Stunde. Eine Arbeit wie? Genossen, Klassenbrüder, sie gingen leichter in den Tod von dir weg. Und jetzt muss ich sie durch mein Leben schleppen, die tote Konkurrenz. Ich will's ja lernen, ich bin kein Besitzer. Die neue Liebe, wie? Wenn alles umgewälzt wird, warum das nicht? Lern, Bolschewik, haben sie hier gelegen und hier und hier? Du hast sie nicht gezählt, wie? Nun, ich werde auch nicht zählen, der Regen wäscht viel. Und du kannst deinen Leib nicht wechseln, ich kann's auch nicht. Besser gebraucht als nicht mehr da. Und ich lieb dich für mehr als bloß fürs Bett. Die Offiziere, wäre ich dabei gewesen, als ihr sie an die Wand gestellt habt. Manchmal muss man sich schämen, wie, dass man ein Mann ist. Ich kann die Bilder nicht vergessen, Dascha. Die Offiziere, die Genossen, Batin. Dascha, es ist die Wahrheit. Ich kann dir nicht helfen, Kleb. Tschumalow, die Wahrheit. Wem hilfst du mit deiner Wahrheit? Dascha, mir, Kleb. Ich brauch, dass ich es dir gesagt habe. Tschumalow, vielleicht brauche ich es auch und du hast recht. Mit deiner Wahrheit. Selbst hast du gekämpft und ich kann dir keine Gesetze schreiben. Ich bin mir selber auch nicht gleich geblieben. Wenn du es gebeichtet hättest, als ich heimkam, hier meine Hand, sie hätte glatt vergessen, was sie mit meinem eigenen Kopf gelernt hat, dass Mann und Frau die gleichen Rechte haben. Wenn sie jetzt zittert, ist es nicht mehr darum. Wenn sie jetzt zittert, ist es nicht mehr darum. Ich kann dich nicht aus meinem Herzen reißen, zu lang habe ich gelebt mit deinem Tod, als du mit ihm allein warst in den Bergen. Jetzt muss ich dich so nehmen, wie du bist, halb noch ein Weib und halb aus Eisen. Und die eine ist mir teuer wie die andere, die Schrecken sind von gestern, das Leben fängt an. Was den Genossen Batin angeht, Dascha, warum er? Heimgekommen war ich, du kalt wie ein Stein, und ihn hast du gewärmt. Dascha, grad wird die Bourgeoisie enteignet, Kleb, und evakuiert. Wenn du das Fenster aufmachst, hörst du die halbe Stadt nach gestern schreien. Geh weinend mit der Bourgeoisie, Besitzer. Pause. Dascha packt ihre Sachen in ein Bündel. Tschumalow lacht. Ja, hau mir auf den Schädel, bis ich's gelernt hab. Aber wer sagt's mir, wenn du gehst? Er umarmt sie. Bleib, Dascha. Dascha, ich will mich nicht so nehmen, wie ich bin, Kleb, und dich nicht. Es ist beschlossen und ich gehe. Tschumalow, wo wirst du hingehen? Wann kommst du zurück? Dascha, warum? Erklär es mir, ich verstehe nicht. Dascha, ich kann dir nicht erklären, was ich nicht weiß. Auftreten Polja Mechowa und Iwagin. Iwagin. Ein großer Tag, Genossen. Unter dem Geschrei der Feinde, die darauf warten, dass sie vom Fleisch fällt, schüttelt die Revolution ihre Läuse ab, selbst vom Hunger geschüttelt mit einem Achselzucken. Die Enteignung der parasitären Bourgeoisie ist durchgeführt, Genosse Regimentskommissar. Keine Ausnahmen. An der Expropriation meiner bourgeoisen Erzeuger habe ich selbst teilgenommen. Ich bin ein neuer Mensch. Der Makel meiner Geburt ist nur noch eine Fußnote der Revolution von heute an. Und ich selbst habe sie in den Staub der Geschichte geschrieben mit den Stiefeln, die das Proletariat mir verliehen hat. Man hat es mir ersparen wollen. Eine unnötige Grausamkeit, Genosse. Unsere Maßnahmen richten sich nicht gegen Einzelpersonen. Die Bourgeoisie als Klasse. Zu Polja. Ich weiß, die Genossen haben es gut gemeint, Polja. Und Sie wollten mir nicht wehtun. Aber ich bin ein Intellektueller und sage Ihnen, was ist so nötig wie die Grausamkeit gegen das Alte und was ist die Revolution für den ehemaligen Menschewiken, der ich auch bin, wenn sie mir nicht an die Wurzel geht, wie eine Axt, wie eine Geburt, wie ein Sterben. Wir Intellektuellen haben die Pflicht, darüber zu wachen, dass die Sowjetmacht nicht geschwächt wird durch die selbstmörderische Gutmütigkeit der arbeitenden Massen. Tod der Familie, dem Krebsgeschwür, das die lebendigen Zellen der Menschheit frisst. Er lacht und hebt die Hand auf. Ich habe meine Hand aufgehoben gegen Vater und Mutter und sie ist nicht verfault. Polja, ach, Sergej, Sie sind ein Träumer. Und ich habe Angst um Sie, wenn ich daran denke, dass Sie aufwachen werden. Iwagin, ich habe nur einen Traum. Sie wissen es, Polja, was meine unwichtige Person angeht. Und bei Ihnen liegt es. Polja, sehen Sie mich nicht an, Sergej, wie ein Hund, der einen Herrn sucht. Sie umarmt Tschumalow. Schütze mich, Gleb, vor seinen Augen mit deiner Proletarierbrust. Bist du eifersüchtig, wenn ich ihn umarme, Dascha, deinen Krieger? Dascha, mein Krieger Polja ist demobilisiert. Behalt ihn, solange du willst. Er braucht eine fühlende Brust. Aber hüte dich vor seiner Schwäche. Sie macht einen Polypen aus ihm. Halt sie nicht zu fest, Gleb. Wo bleiben Ihre Prinzipien, Genosse Iwagin? Tod der Familie, ist es Ihnen eine so grausame Vorstellung, mit Polja eine Familie zu sein? Tschumalow, he, halt dein Herz an, Genossin, es sprengt meine Rippen, weich bist du. Was haben Sie gegen die Familie, Genosse Iwagin? Iwagin, Sie hätten meinen Vater sehen sollen, Tschumalow, flügelschlagend wie ein alter Rabe zwischen den Schätzen der Weltkultur. Ich glaube, er hat ein Leben lang nur seine Bücher geliebt. Wie meine Mutter ihre Salonmöbel und die immer schrankfertige Wäsche, die sie geerbt hat von ihrer Mutter, die sie von ihrer Mutter geerbt hat. Ein Gebirge aus Damast und Leinen auf 3 Generationen getürmt. Und meinen feindlichen Bruder vielleicht, seit sein rechter Ärmel leer ist. Er schießt gut genug mit der linken Hand und ich werde ihn wiedersehen. Ich weiß es, seine kalten Augen über der Revolvermündung, weil ich ihn auch diesmal nicht verhaften ließ. Er gehört an die Wand. Er stand am Fenster wie das Gespenst meiner Kindheit und sah zu, wie unser Haus befreit wurde vom Makel des Eigentums, gereinigt vom Unrat der Bourgeoisie. Ich habe mich immer gefragt, ob ich ihn selbst erschießen könnte. Heute weiß ich, dass ich es kann. Aber warum habe ich ihn gehen lassen? Es war der Menschewik in mir, der ihn gehen ließ. Tschumalow, wir werden mit Ihrem Bruder schon fertig werden, Genosse Iwagin. Warum sollen Sie es sein, der? Niemand wird Ihnen einen Vorwurf machen. Ist zu lang? Soll ich weiterlesen oder ist... Iwagin, warum soll ich es nicht sein? Ich mache mir den Vorwurf. Bruder, es gibt keine Brüder, außer im Kampf um die Befreiung der Menschheit. Tschumalow, lassen Sie sich Zeit, Genosse, mit der Menschheit. Fürs Erste haben wir genug zu tun mit uns selber. Iwagin, ja, Vielleicht hat mich das Schauspiel abgelenkt. Es war zu komisch. Mama, ein bürgerliches Trauerspiel im Nahkampf gegen die Sowjetmacht. Um jeden Fetzen hat sie sich geschlagen, um jeden Stuhl hat sie gekämpft. Mich wundert, dass sie ihre Möbel nicht schon lange aufgefressen hat, aus Neid auf die Konkurrenz der Holzwürmer. Einige Bettlaken sind zu Schaden gekommen beim Tauziehen gegen den Frauenausschuss. Es tut mir leid. Die Genossen konnten nicht eingreifen, da sie mit Lachen beschäftigt waren, und ich konnte es auch nicht. Ich hatte meine Mutter nie so gesehen und versuchte die ganze Zeit mir vorzustellen, dass ich ein Ei in dieser wild gewordenen Glucke gewesen bin, und konnte das auch nicht. Im Schatten der Niederlage, die Frauen trugen die Wäsche weg, die Genossen das Empire, fiel das brechende Mutterauge auf mich abtrünnige Leibesfrucht. Die Hand soll dir verfaulen, Bolschewik. Ich konnte wieder nur lachen. Was hätte ich sagen sollen? Jetzt weiß ich meinen Text. Weib, was habe ich mit dir zu schaffen? Häng dich auf mit der Nabelschnur. Aber als es darauf ankam, konnte ich nur lachen. Er lacht und weint. Es treibt mir noch jetzt die Tränen in die Augen. Sehen Sie. Polja, merkst du nicht, Dascha, was für ein miserabler Schauspieler er ist, Sergej? Nicht einmal seine Tränen sind echt, die er uns vorweint, damit wir ihm sein Lachen glauben, mit dem er die Qual der Geburtswehen überschreien will, die ihm das Herz zerreißen wie ein Kaiserschnitt. Iwagin, Polja, sehen Sie mich an. Was sehen Sie in meinem Gesicht? Sehen Sie etwas in meinem Gesicht, Polja, was gestern nicht darin war? Ist das noch mein Gesicht? Sie sehen nichts, Polja, ich bin ein guter Schauspieler. Ich werde Ihnen zeigen, was Sie nicht sehen. Können Sie sich meinen Vater vorstellen, Polja? Iwan Arsenitsch, den Kulturarbeiter, Iwan Arsenitsch Iwagin. Zu klein für seinen schlotternden Hausmantel, der nicht mit ihm geschrumpft ist. Wie er herumhüpft, so und so und so, fröhlich wie ein gerupfter Hahn auf den Trümmern seiner Lebensweise und seine individuelle Internationale kräht. Nieder mit Euklid zerschlagt die Geometrie, die sich verkörpert in der Sklaverei der Dinge. Und seine Möbel mit Füßen tritt, die an ihm vorbei hinausgetragen werden. Ich liebe, Brüder, eure fröhliche Revolution, die grausame Humanität der Enteignung. Ich bin stolz auf dich, Sergej, mein Sohn und Liquidator. Und können Sie sich das auch noch vorstellen, Polja? Wir enteignen die Bibliothek für den Arbeiterclub. 2000 Bücher, Papa hilft packen, es geht ihm nicht schnell genug. Nicht schnell genug kann er loswerden, was er am meisten geliebt hat. Nehmt, nehmt, nehmt, nehmt alles. Und plötzlich, als wäre ein Blitz in seinen vertrockneten Leib eingeschlagen, steht er starr wie seine eigene Mumie, weil er einen Arbeiter eine Zigarette drehen sieht aus einer Buchseite. Plato, Lucrez, Marc Aurel, die er nicht lesen kann. Und dann geschieht es. Sehen Sie mich an, Polja, sehen Sie mich genau an. Iwan Arsenitsch, den Kulturarbeiter, den Gebildeten, den Kenner von Plato, Lucrez, Marc Aurel. Aus den Tiefen seiner Eingeweide greift mit Zangenarmen ein unbekanntes Tier und reißt sein Gesicht auf, sein fröhlich-trauriges Intelligenzlergesicht, wie einen Vorhang. Siehst du den Vorhang aufgehen, Polja, siehst du es jetzt? Und legt einen Wolfsschädel frei, der die Zähne bleckt. Aus dem Wolfsrachen steigt ein Gebell und der Wolf stürzt sich auf uns mit Klauen und Zähnen, zerreißt seine Bücher, die enteigneten Schätze der Weltkultur, tanzt auf der Bibliothek des Arbeiterclubs seinen Wolfstanz. Was siehst du, Polja? Sag mir, was du siehst. Gib mir einen Spiegel. Polja, lass mich los, Sergej, du bist wahnsinnig. Tschumalow, wir müssen mit einem Gesicht auskommen, Genosse Iwagin, wir haben keinen Spiegel. Sie sollten es nicht zu weit treiben mit ihrer intellektuellen Pflicht. Gegen ihren Vater liegt nichts vor. Wir werden ihn zum Bibliothekar machen im Arbeiterclub. Sie hätten nicht austreten können aus der Bourgeoisie, wenn Ihre Mutter Ihnen nicht Beine gemacht hätte vorher. Iwagin, ja, wer wird die Revolution nach Ihrer Mutter fragen, die der Kapitalismus war, wenn die Kontinente die Fußlappen der befreiten Menschheit sind? Entschuldigen Sie, dass ich Sie erschreckt habe, Polja. Tschumalow, wir wären schon froh, wenn wir heile Stiefel hätten für jeden, der mit uns marschiert. Das Kapital wird uns in Streifen schneiden, wenn wir unsere Arbeit nach den Träumen einrichten, die in euren feinen Gehirnwindungen spazieren gehen. Das Leben ist schlauer, Und was die Familie angeht, wenn sie dreimal ein Sumpf ist, ich wäre froh jetzt über ein Stück Sumpf unter den Schuhen. Es wärmt, Genosse. Polja, warum machst du es ihm nicht leichter? Geh zu ihm, Entschuldigung, ehe ich dir mich an den Hals häng. Mein Sumpf ist unter dem Rasen zur Hälfte und die andere Hälfte hat auch schon gepackt und ist auf dem Sprung in die Freiheit, die hinter dem Sumpf aufgeht, kalt wie ein Stern von Weitem. Und ich bleib übrig, ein lediger Parteiarbeiter, der allein in der Kälte steht und in der Dämmerung. Die Pappe hält den Wind nicht ab und lässt die Sonne nicht herein, weil er die Scheibe eingeschlagen hat aus Ungeduld auf eine bessere Aussicht am Vorabend der Elektrifizierung. Und du wärst auch froh, Intellektueller, nach dem ganzen Theater, das du vor dir selber aufgeführt hast, hier auf den Trümmern deiner Bourgeoisie, mit Tod der Familie und häng dich auf an der Nabelschnur, wenn dir Polja die Brust geben würde. Die hat noch kein Kind gedrängt und sie will es doch wie alle Weiber. Und dir wäre es auch recht. Warum zerbeißt ihr auf der Zunge, was euch aus den Augen schreit? Warum spielst du die eiserne Jungfrau? Weil sie auf Männer geschossen hat an der Front, glaubt sie, sie passt in kein Bett mehr. Sie zählt die Männer an den Kerben auf ihrem Gewehrkolben ab. Ein toter Mann ist genauso tot wie ein anderer Kadaver. Die Gewehre fragen nicht nach Mann und Frau. Soll ich dir zeigen, wie es gemacht wird? Du kannst gleich hier bleiben. Da ist das Bett, es hat mehr ausgehalten. Vielleicht machen wir ein Quartett auf, zwei und zwei. Die Intelligenz hat Manieren gelernt und kann vielleicht besser umgehen mit einer freien Frau. Was sagst du, Dascha? Ein Mann ist so gut wie der andere und besser neu als alt. Das muss vielleicht alles umgewälzt werden. Draußen der Hunger, die Revolution keucht in der Blockade und hier stehen wir herum und sehnen uns danach, unser Fleisch aneinander zu reiben, aber die Luft steht wie Beton zwischen uns. Er geht auf Polja zu, sie weicht aus, zu Iwagin, der ihr ausweicht. Sie geht zurück. Tschumalow geht auf seine Frau zu, die bleibt stehen, er geht zurück, stellt sich mit dem Gesicht zur Wand. Tschumalow, bleib, Dascha. Polja, es tut mir leid, Sergej, dass ich nicht für dich da sein kann. Dascha, ich kann nicht, Klepp. Das wäre es. Schönen Dank.